23. Kapitel. Sagen Sie, kann dem Dinge noch Wandel geschafft werden? Jorik, sagte mein Vater zu dem Gastlinienrat, der nun in die Stube getreten war. Denn nach meiner Meinung geht's nicht. Ich verstehe mich wenig aufs geistliche Recht, erwiderte Jorik. Weil ich aber unter allen Übeln die Ungewissheit für das Quälendste halte, so werden wir doch wenigstens das Ärgste zu wissen bekommen. Ach, ich hasse die großen Mahlzeiten, sagte mein Vater. Auf die größte Mahlzeit kommt's hier nicht an, antwortete Jorik. Wir wollen ja nur, Herr Schendi, auf den Grund des Zweifels kommen, ob sich der Name umtauschen lässt. Aber da sich die Bärte so mancher konsistorialen Advokaten und Schultheologen an einem Tische versammeln werden, wer wollte wohl in ihrer Verlegenheit eine so schöne Gelegenheit versäumen? Alles, was nötig sein möchte, fuhr Jorik fort, besteht darin, dass wir Didius benachrichtigen und dass er nach Tisch das Gespräch über die Materie einlenke. So soll, sagte mein Vater und schlug beide Hände zusammen, mein Bruder Tobi mit uns gehen. Lass er meine alte Knotenperücke, sagte mein Onkel Tobi, und meine gestickte Montierung die ganze Nacht am Feuer hangen, Trim.